Im Gebet klang es ja schon an, dass das Einssein sehr wichtig ist. Und wir haben auch in der Apostelgeschichte gelesen, dass diese Einheit immer wieder vom Herrn gesucht worden ist. Wir lasen in der letzten Bibelstunde das Verhalten von Ananias und Sapphira. Sie haben im Verborgenen etwas für sich behalten. Sie wollten nicht offenkundig werden in der Gemeinde und somit auch nicht vor Gott. Und die Einheit war gestört. Die Einheit musste wiederhergestellt werden. Und als sie hergestellt worden ist, lasen wir im letzten Vers, es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die solches hörten, wie Gott dieses Einssein wiederherstellte. Und dann geht es weiter, dass sich plötzlich die Ausbreitung des Evangeliums mit Kraft bezeugt und Menschen in Staunen, Verwundern und zur Buße leiten. Ab Vers 12, Apostelgeschichte 5, lautet es, es geschahen aber viele Zeichen und Wunder im Volk durch die Apostelhände. Und sie waren alle in der Halle Salomos einmütig. Der anderen aber wagte keiner, sich zu ihnen zu tun, sondern das Volk hielt Gruß von ihnen. Es wurden aber immer mehr hinzugetan, die da glaubten an den Herrn, eine Menge Männer und Frauen. Also, dass sie die Kranken auf die Gassen heraustrugen und legten sie auf Betten und Bahren, auf dass, wenn Petrus käme, sein Schatten ihrer etliche überschattete. Es kamen auch herzu viele von den umliegenden Städten nach Jerusalem und brachten die Kranken und die von unsauberen Geistern gepeinigt waren und wurden alle gesund. Die Kraft der Einheit der Gemeinde, oder wir können sagen, so habe ich es überschrieben, begleitende Kräfte des wahren Glaubens. Wahrer Glaube ist einfach der einfältige Glaube, der sich einfügt in die Gemeinde Jesu. In der Gemeinde Jesu hat letztlich doch nur einer das Sagen. Das ist Jesus selbst. Und alle sind einfach nur untertänig dabei. Sie haben ja nichts zu geben, außer dem, was sie geschenkt bekommen haben. An einer anderen Bibelstelle heißt es, dass wir nicht so tun sollten, als ob wir was zu geben hätten. Als ob wir es nicht empfangen haben. In der Gemeinde Jesu wird nur weitergegeben, was durch Jesus empfangen worden ist. Mehr nicht. Wir sind also alle Empfänger und dadurch auch Weitergebende. Und das geschieht dann, das Weitergeben in der Einheit dieser Gemeinde, die den Aufblick zu Jesus allein hat. Gerade am Anfang der Entstehung der Gemeinde Jesu sollte das ja deutlich werden. Und bis zum heutigen Tag soll es so sein. Wir haben ja deswegen in der Apostelgeschichte diese Aussagen, die Priorität darstellen. Und überall in der Welt, wo es Erweckung gab und gibt, finden wir die Ursprünge der Apostelgeschichte wieder. Einfach dieses Einssein in Christus. Einfach diese Hingabe an Christus allein. Frieden, Vergebung, Offenheit vor Gott und den Menschen. Keiner ist mehr, keiner weniger. Und da wirkt die Kraft des Heiligen Geistes. Da staunen wir, wie das geschieht. Bruder Malko hat öfter mal darüber gesprochen, auch über die Erweckung auf den Hebriden. Da war so eine Einheit dieser Gemeinde, dass viele Menschen zu dem Versammlungsort einfach gezogen worden sind. Und diese Erweckung auf den Hebrideninseln war dann so stark, dass sie manchmal gar nicht erst zur Versammlung kamen, sondern mitten auf dem Wege musste der Bus halten und sie stiegen aus und taten Buße und nahmen Jesus an. So mächtig wirkte die Kraft Gottes, der Heilige Geist. Sie brauchten also gar nicht erst zu dieser Versammlung zur Predigt zu fahren. Denn die Herzen waren offen für das gesamte Geschenk Gottes, nicht nur für einen Teil. Die Herzen waren offen, alles herauszubringen, was sie hinderte, mit Jesus zu leben. Wenn Jesus Christus also den Seinen zusagte, dass er alle Tage mit ihnen sein will bis an der Weltende, dann bezog sich das ja nicht nur auf das Wort, das wir bekommen haben, sondern es bezog sich dann auch auf die Beweisung der Kraft. Der Kraft für das tägliche Leben. So wie wir das hier gelesen haben, dass Menschen angerührt wurden mitten in der Gemeinde und drumherum, die plötzlich die Kraft des lebendigen Gottes verspürten. Und ich persönlich kann auch sagen, meine Frau und ich, wir haben vielfältig diese Kraft des lebendigen Gottes erfahren, ganz praktisch. Und das hat uns desto sicherer und fester noch im Worte gemacht, dass wir gelesen haben, dass wir nicht allein nur von dem Wort gespeist worden sind, sondern mit der Erfahrung der Kraft, dass es stimmt. Und wenn wir vom Bruder Federolf gehört haben, dass er 40 Jahre hindurch bewahrt worden ist, obwohl er nur 5 Jahre dem Herrn zugesagt hat, dann hängt das auch mit der fortwährenden Beweisung der Kraft Gottes, den Wundern, die er erlebt hat, zusammen. Und die bewegten ihn immer weiter voran. Nach Pfingsten, aber auch zu allen Zeiten, sollte den Gläubigen deutlich werden und auch der Welt, in der sie dann stehen, dass Jesus Christus von Gott gekommen ist, als der verkündigte Prophet und Messias und Heiland der Seelen. Es sollte doch deutlich werden, auch hier in der Apostelgeschichte, dass Jesus Gott ist, dass er tatsächlich der ist, dem gegeben ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Auch wir heute in unserer Zeit dürfen die Kraft Jesu nicht begrenzen und sagen, das hat er zu tun, das hat er nicht mehr zu tun, jenes kann er nicht. Er bleibt der Herr auf allen Gebieten unseres Lebens. Er bleibt der Herr und wir sollen dies auch dadurch, dass wir es in Anspruch nehmen, verkündigen durch sichtbare Zeichen. Zeichen und Wunder geschahen nie um der Wunder und Zeichen willen allein, sondern als Botschaft. Es ging nicht darum, ob jemand nun gerade gesund wird. Manchmal ist es ja sogar schlecht, wenn jemand gesund wird, weil er dann wieder seine eigenen Wege geht und macht, was er will. Das ist besser, er bleibt krank und demütig vor Gott. Ja, wir lesen ja dieses Beispiel auch von dem Apostel Paulus, der gerne gesund werden wollte und der Herr hat das nicht gemacht. Hätte er es gemacht, dann wäre er sicher abgedriftet von seinem apostolischen Weg. Denn er hat selber erkannt, oh, dann überhebe ich mich der hohen Offenbarung. Na, dann ist gut, dass ich ein bisschen gedämpft bleibe. Aber wenn es geschah, Zeichen und Wunder, geschah es immer zur Bezeugung, hier ist der Messias, hier ist der Erlöser. Allein schon auch am Anfang in Johannes 2 bei der Hochzeit zu Kana. Da lesen wir ja, dass Jesus und die Jünger auch eingeladen waren und man trug dann an Maria, die Mutter Jesu, heran, dass nicht mehr genug Wein da ist. Es waren viele Gäste und sie feierten diese Hochzeit. Und Jesus sagt, naja, was geht mich das an, was ihr da esst und trinkt? Es ging nicht um Essen und Trinken, aber er tat doch ein Wunder, was zum einen natürlich in die Hochzeitsfeierlichkeit hineinpasste, was aber eine Botschaft beinhaltete. Es waren 6 Krüge aufgestellt nach der jüdischen Reinigung, steht dort geschrieben. Das heißt also, man wusch sich erst, um sich rituell rein zu machen. Und diese 6 Krüge, 6 ist die Zahl des Menschen, sollten voll Wasser gefüllt werden. Und dann machte Jesus Wein daraus. Er deutete zugleich dahin, ihr werdet nur durch das Blut des Lammes rein, nicht durch eure Waschungen. Nur das Blut des Lammes ist eine Botschaft. Natürlich haben die dann den Wein auch getrunken. Aber darum ging es Jesus nicht. Und wenn Heilungen da sind und wenn auch Wunder geschehen, geht es immer darum, ihn zu verherrlichen, Menschen zu ihm einzuladen. Er ist der Einzige, der das Sehnen der Herzen nach Frieden stillen kann. Schon am Ende des Markus-Evangeliums verhieß der Herr, dass es mit folgende Zeichen geben würde, die das Evangelium bestätigen sollen, die einfach die Gegenwart, seine Gegenwart bestätigen sollen. Was lesen wir da? In Kapitel 16, Vers 17, die Zeichen aber, die da folgen werden denen, die da glauben, sind die. In meinem Namen werden sie Teufel austreiben, mit neuen Zungen reden, Schlangen vertreiben, und so sie etwas Tödliches trinken, wird's ihnen nicht schaden. Auf die Kranken werden sie die Hände legen, so wird's besser mit ihnen werden. Die Zeichen, die da folgen, werden denen, die da glauben. Die Zeichen sollen uns persönlich im Glauben auch stärken und sollen auch sichtbar werden für andere. Vorhin wurde vom Rolf Bigge gegrüßt, der ja doch für seine Familie ein Mehrfachwunder darstellte. Sein Bruder hat immer wieder geschrieben, Wunder, Wunder. Denn die Ärzte hatten ihn ganz aufgegeben. Als er im oberen Krankenhaus war, sagten sie, der wird nicht mehr. Und wenn der eventuell werden würde, dann wüsste er nichts mehr und er wäre geistig total behindert. Lange Zeit lag er in der Bewusstlosigkeit. Gestern waren wir ja im Lazarus und hatten unseren Verkündigungsdienst. Und da war er dabei, im Rollstuhl sitzend, sang Glaubenslieder mit, konnte ganz normal reden, kann selbstständig wieder essen und trinken und macht Laufübungen. Und dann kam eben auch diese Aussage, die Christoph vorhin weitergab, ja, dann komme ich sicher auch mal wieder in die Gemeinde. Das heißt also, hier spielt sich etwas ab, was nicht begreifbar ist für die Ärzte, für die Familie. Wunder der Gnade Gottes. Und ich gestehe, dass auch wir als Gläubige, als wir ihn so immer gesehen haben, das eigentlich nicht mehr so für möglich hielten, dass da noch was werden könnte. Wir haben zwar gebetet für ihn, aber doch eigentlich nicht erkennen können, dass sich was tut. Und nun tut sich was, ja? Also es geht aber um das Zeugnis, das dabei freigesetzt wird. Wie ich sagte, die Familie wundert sich. Ja, was ist denn das da für eine Kraft? Wie kann denn das passieren? Es soll deutlich werden in der Umgebung, dass die Macht des Satans gebrochen ist durch Jesus Christus. Dämonen werden vertrieben, so haben wir in Markus 16 gelesen. Und da erinnern wir uns als Familie ganz bewusst daran, wie wir auch darum beten mussten und auch die finsteren Mächte aus unserem Leben im Namen Jesu aus unserer Wohnung und zum Teil in der Anfechtung unserer Kinder vertreiben mussten. Und er hat es getan. Er hat es getan, weil er der Sieger ist. Das heißt, mit folgende Zeichen. Der Schaden, den der Widersacher den Kindern Gottes zufügen will, kann nicht Fuß fassen. Wie haben wir gelesen? Selbst wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Der Teufel hat nicht mehr die Macht, die Kinder Gottes umzubringen, wenn sie sich nur auf Jesus verlassen. Allerdings, man muss auf Jesus hören. In Johannes 8,43 sagte der Herr zu den einzelnen Pharisäern und Schriftgelehrten, ihr versteht meine Sprache gar nicht. Das heißt, das Evangelium kommt gar nicht in euer Herz. Wenn es hier heißt, mit einer neuen Sprache reden, dann wird das Evangelium im Geist verkündigt, was auch nur die erfahren und erfassen, die ein offenes Herz dafür haben. Die anderen sagen, was ist das für ein Unsinn, was da geredet wird? Und das sagte der Herr Jesus. Ihr könnt doch meine Sprache nicht verstehen, ihr gehört gar nicht zu mir. Denn meine Schafe, Johannes, die hören meine Stimme. Die verstehen das, die nehmen das auf. Merken wir, das ist die Kraft, begleitende Kraft auch der Gemeinde Jesu. Die soll auch in unseren Tagen spürbar sein. Gott ist mit seinem Wort und mit seiner Schöpferkraft immer gegenwärtig in Jesus Christus. In Matthäus 10 gab Jesus auch den Jüngern dieselbe Kraft der mitfolgenden Zeichen. Er sandte ja 2 zu 2 aus, um in den Ortschaften das Evangelium, die frohe Botschaft vom Königreich zu verkünden. Und dann gab er ihnen diese Vollmacht, dass auch sie Kranke gesund machen konnten, in Vers 8, die Aussätzigen reinigen, Tote auferwecken, Teufel austreiben. Und umsonst, sagt der Herr, habt ihr es empfangen, umsonst gebt es weiter. Ihr gebt ja nur weiter, was ihr empfangen habt. Ein wahrer Glaube an Jesus Christus empfängt nicht nur das Wort, was man versucht, so im Sinne von den 10 Geboten, sie irgendwie einzuhalten, umzusetzen, sondern auch die Kraft. Die Kraft empfängt der wahre Glaube, der dieses Wort lebendig macht im eigenen Leben und auch den anderen Menschen um einen herum zeigt, dass Gott zu seinem Wort steht. Ein zweites, diese mitfolgenden Zeichen, von denen wir gelesen haben, sollten ja beweisen, dass die Verkündigung im Namen dessen stattfindet, der den Tod überwunden hat. Die Urgemeinde kam ja gerade von Pfingsten her und sie verkündigte immer wieder den vom Tod Auferstandenen. Das war die Zentralpredigt. Es war nicht nur die zentrale Predigt, Golgatha, die Sünden sind vergeben, sondern die Auferstehung von den Toten. Ohne Sündenvergebung auch keine Auferstehung von den Toten. Und das haben sie immer wieder bezeugt. Wir sind Zeugen, er ist auferstanden von den Toten. Und deswegen sollten auch die begleitenden Zeichen und Kräfte das bestätigen. Hier ist einer, der das Schlechte, den Tod und alles Hinderliche überwunden hat. Das ist der Messias. Nichts kann hinfort einen Menschen vom Leben mit Gott in Zeit und Ewigkeit abhalten. Das sollte deutlich werden. So wie es Paulus auch in Römer 8 dann sagt, jetzt ist nichts Verdammliches mehr an denen, die in Christus Jesus sind. Die sind jetzt frei. Oder in 1. Johannes 2, Vers 2, dass Jesus Christus nicht nur die Versöhnung ist für unsere Sünden, für alle. Alle sind eingeladen. Nichts kann uns mehr trennen, wenn wir uns nicht selber trennen, von der Gemeinschaft mit Gott. Alle Sünden sind vergeben und der Tod ist überwunden. 1. Korinther 15, 55, nicht dieses Wort Tod, wo ist dein Stachel, Hölle, wo ist dein Sieg, wo? Ist nicht mehr da. Du bist überwunden. Du bist überwunden. Deswegen, Kinder Gottes können davon reden, dass sie nicht mehr sterben. So wie es in Johannes 11 steht, wo Jesus sagt, wer da lebt und glaubt mich, der stirbt nicht. Damit meint er nicht, dass ich die Jacke nicht ablege, sondern dass meine Seele immer im Leben bleibt, hier und in Ewigkeit. Verstehen wir? Das ist das Zentrale, was Kinder Gottes durch diese Zeit tragen. Das Leben aus der Ewigkeit in der Zeit und wieder in die Ewigkeit. Der Widerstand, das sollte deutlich werden durch die mitfolgenden Zeichen, der Widerstand der Welt ist gebrochen durch die Kraft Gottes im Heiligen Geist. Darum kündigte Jesus schon vorher seinen Jüngern an in Johannes 16 in der Welt. Da ist so vieles, wovor ihr Angst habt. Aber seid getrost. Das ist alles überwunden. Alles. Alles. Alles. Auch das, was uns in unseren Tagen ängsten will. Die Einwanderung von Afrika, die Tausenden, Zehntausend, man will ja mit Millionen rechnen insgesamt. Das ist alles überwunden. Weil das alles unter der Hand Gottes geschehen muss. Da geschieht nichts, was selbst sich verselbstständigen kann, sondern nur, was zugelassen wird. Und was zugelassen wird, hat einen Sinn. Hat einen Sinn für uns, einen Sinn für die Welt, eine Provokation, dass die Welt sich nun bekennt zu dem Schöpfer und wir, dass wir sicher sind in Jesus und uns nicht abermals fürchten. Nichts darf uns mehr hindern, in der Freude und Hoffnung des Lebens zu Gott. Wenn auf der einen Seite die Zeichen und Wunder ein Hinweis auf die Wahrheit des Wortes Gottes waren und sind, dann soll auf der anderen Seite auch die Vollmacht zugesprochen werden, die dabei spürbar und sichtbar wird. Die Vollmacht, die Kinder Gottes bekommen haben. Dass solche Zeichen und Wunder begleitend zum Evangelium geschehen. Auch Krankheiten können ja manchmal im Leben der Kinder Gottes ein Hindernis sein. Man ist traurig, man ist zerschlagen, man wird mutlos, man hängt in den Seilen, das Gebet klappt dann nicht mehr und das Lesen der Bibel auch nicht mehr. Das soll nicht mehr so sein, sondern es soll die Vollmacht spürbar sein, dass entweder trotz Krankheit wir innerlich froh bleiben, Überwinder bleiben oder dafür beten dürfen, dass, wenn es nicht zu uns gehören soll, diese Krankheit weggenommen wird. Nicht umsonst haben wir im Jakobusbrief diese Aufforderung. Ich lese uns mal Jakobus 5 ab Vers 13. Da wird ja nicht gesagt, gib dich immer zufrieden, wenn du krank bist. Ja, das ist nun mal so. Nein, da steht dann, leidet jemand unter euch, der soll erst mal beten. Ist jemand guten Muts, der singe Psalmen. Ist jemand krank, der rufe zu sich die Ältesten von der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Und so er Sünde getan hat, werden sie ihm vergeben sein. Also hier ist auch eine Anweisung, dass hinderliche Krankheiten, nicht so wie bei dem Apostel Paulus, das war eine förderliche Krankheit, hinderliche Krankheiten weggehen sollen. Durch das Gebet, durch das Vertrauen, die Krafterweisung, die der Herr uns geben will. Er kann überbitten und verstehen geben. Wir können das vielleicht in unserem eigenen Leben nachvollziehen, wie oft wir uns aus dem Verkehr ziehen lassen, wegen irgendeines Wehwehchens. Und wir haben viele hier vorne stehen gehabt, die diesem Wehwehchen keinen Raum gaben, die im Namen Jesu aufstanden und kamen und haben das Wort hier verkündigt. Und dann waren sie plötzlich wie geheilt, hatten neue Kräfte. Sie haben sich nicht diesen Niederungen hingegeben, sondern sie wussten, der Herr will sich selber beweisen, in mir und auch vor den anderen. Und haben überwunden, haben gebetet. Und auch andere, für die gebetet worden ist hier in der Gemeinschaft, unter Salbung, sind gesund geworden. Und haben viele Jahre, manchmal Jahrzehnte, dem Herrn noch leben können. Und das Ganze, haben wir gelesen, fand in der Halle Salomos statt, auf dem Tempelplatz. Salomo, das sollte ja die Halle daran erinnern, dass der erste feste Tempel unter Salomo gebaut worden ist. In dieser Halle sammelten sich immer die Gläubigen, um Austausch über das Wort zu haben. Es war der Treffpunkt der Juden. Und dort geschahen in der Halle Salomos viele Zeichen und Wunder. vor Golgatha, vor dem Leiden Jesu, hatte in der Halle Salomos Jesus seine Gottheit bekannt. Er kam herauf und die Leute sagten, nun sag doch mal endlich, bist du der Messias? Ja, der bin ich, aber ihr glaubt mir nicht. In dieser Halle Salomos hat er deutlich gemacht, dass er der Sohn Gottes ist. Und in dieser Halle wurde ja auch gepredigt von dem von Geburt an Gelähmten, der im Namen Jesu durch Petrus und Johannes dann wieder aufgerichtet worden ist. Und auch jetzt fanden diese Wunder in der Halle Salomos statt. Die Kraft neben dem Gesetz. Das Gesetz ist wohl gegeben als eine Richtschnur, wie können wir dem Messias begegnen. Wir sind Sünder. Wir brauchen Vergebung. Aber jetzt wurde dort, neben dem Gesetz, neben dem Tempel, wo Tieropfer gebracht worden sind, wurde die Kraft des lebendigen Gottes offenbar. Da geschahen Dinge, ohne ein Opfer geben zu müssen. Dinge, ohne die 10 Gebote rezitieren zu müssen. Einfach durch die Kraft der Vergebung und des neuen Lebens. Und wenn wir gelesen haben als drittes, dass es durch die Hände der Apostel geschah, dann war es ja nicht so, dass die Gaben und diese Vollmacht von den Aposteln selber gestaltet worden sind, sondern dass Jesus in ihnen diese Kraft gab. Jesus in ihnen. Gott schenkt zwar personenbezogen Vollmachten, macht sie aber nicht von den Personen abhängig. Das ist mir persönlich sehr wichtig geworden und habe ich auch immer wieder beobachten können. Da, wo echte Gaben ausgeteilt worden sind, funktionieren sie nur, wenn die Verbindung zum Herrn bleibt. Wird die Verbindung gelockert durch sündiges Leben, funktionieren die Gaben auch nicht mehr. Deswegen, Gott macht sich nicht von dem Menschen abhängig. Auch wenn er personenbezogen ihnen Gaben gibt. Aber wenn sie sich nicht gebrauchen lassen, dann wird die Vollmacht dieser Gaben rückläufig werden. Gaben sind allgemein gegeben, zum Beispiel dieses Zeugnis, das haben alle Wiedergeborenen, dass sie wissen, Gottes Kinder zu sein. Römer 8, Vers 16. Der Geist Gottes gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist eine allgemeine Gabe, das kann jedes Kind Gottes bezeugen. Aber dann gibt es die besonderen personenbezogenen Gaben, wie es auch in 1. Korinther 12 geschrieben ist. Da wird ja nicht von allen geredet, dass alle dasselbe haben, sondern dieser oder jener, einige. 1. Korinther 12, Vers 28 zum Beispiel. Gott hat gesetzt in der Gemeinde aufs Erste die Apostel, dann die Propheten, aufs Dritte die Lehrer, danach die Wundertäter, danach die Gaben gesund zu machen, Helfer, Regierer, mancherlei Sprachen. Und dann kommt diese Frage, ja, sind sie denn alle so begabt? Alle Apostel, sind sie alle Propheten, sind sie alle Lehrer, sind sie alle Wundertäter, haben sie alle Gaben gesund zu machen, reden sie alle mit mancherlei Sprachen, können sie alle auslegen? Nein. Hier wurden die Gaben personenbezogen gegeben. Deswegen durch der Apostelhände, haben wir gelesen, geschahen viele Zeichen und Wunder. Den Kranken wurde die Hände aufgelegt und sie genasen. Und sogar so weit ging es, dass man die Kranken auf die Straße legte und dass es genügte, wenn Petrus vorbeikam und sein Schatten über diese sich legte. Und sie wurden gesund. Aber nicht, weil Petrus sie gesund gemacht hat, weil Jesus sie gesund gemacht hat und weil Petrus ganz eng mit Jesus lebte. Dadurch konnten die Gaben frei werden. Und das soll auch bei uns so sein, durch das enge Verhältnis mit Jesus sollen die Gaben, die uns geschenkt sind, zur Ehre des Herrn frei werden. Die Apostel waren nur Gefäße und wir sollen auch Gefäße sein, die im Glauben und im Glaubensgehorsam den Weg gehen, den Gott in Jesus dem Einzelnen vorgezeigt hat. Ich habe manch einem gesagt, sei es in der Jugend, aber auch später dann Erwachsenen, sage ich, wenn du eine Aufgabe hast vom Herrn, musst du dich nicht sorgen, dass dir die jemand wegnehmen kann. Nur der Herr kann sie wegnehmen. Ja, bleibe du nur treu, dann wirst du deine Aufgabe auch leben können. Du musst nicht darum kämpfen. Aber wenn der Herr sagt, diese Aufgabe ist jetzt zu Ende, dann nützt auch kein Kämpfen, dass du sie weiterführst, sondern dann musst du sie auch abgeben. Aber hat der Herr dir sie gegeben, dann lebe in der Verbindung mit dem Herrn diese Aufgabe. So sind wir also auch heute nur Gefäße. Die Frucht sowie auch die Gaben des Geistes begleiten uns so lange, wie wir im Gehorsam gegen Gottes Wort stehen und im Mitgekreuzigtsein bleiben und somit in der Auferstehung. In Galater 5, da spricht Paulus nicht nur von dem Wesen des Geistes und der Frucht, sondern auch im Nachhinein, in den Versen danach, von dem Bleiben bei Jesus. Ich lese mal diese Verse 22 bis 24. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Gegen solche ist das Gesetz nicht. Welche aber Christus angehören, die kreuzigen ihr Fleisch samt den Lüsten und Begierden. Das gehört einfach zusammen. Damit dieses Wesen hervortritt. Das heißt also, dass nicht wieder der Eigenwille und das Begehren des Fleisches an die vorderste Stelle tritt, sondern das Leben im Geist die Priorität hat. Vers 25, so wie wir im Geist leben, lasst uns auch im Geist wandeln. Denn dann entsteht oder dann pulsiert auch die Frucht des Heiligen Geistes. Manchmal wurde ich gefragt darüber, na, wie erkenne ich denn nun meine Gaben? Die erkennst du nur, wenn du Römer 12 beachtest, wo du dich selber in die Hand des Herrn gibst. Dann erzeigen sich Gaben, die du nicht erforschen kannst im Vorhinein, sondern nur aus der Gegenwart des Herrn erwächst plötzlich etwas, was du gar nicht gedacht hast. Du kannst es nicht vorher erforschen, sondern nur in der Verbindung mit Jesus selbst. Und somit auch in 1. Korinther 12 gehen wir nochmal da zurück in dieses Kapitel. Da steht ja ab Vers 7 zum Beispiel, in einem jeglichen erzeigen sich die Gaben des Geistes, und zwar zum allgemeinen Nutzen, zum allgemeinen Nutzen. Erzeigen sich, brechen einfach auf durch den Heiligen Geist. Dem einen wird durch den Geist gegeben zu reden von der Weisheit, dem anderen von der Erkenntnis, dem anderen vom Glauben oder eben gesund zu machen, Wunder zu tun, Weissagung zu haben, Geister zu unterscheiden. Das erzeigt sich dann in dem Einzelnen, wenn er in der Wahrheit bleibt. Und das sollte die Urgemeinde auch in der Apostelgeschichte ganz neu für sich auch in Anspruch nehmen. Wir müssen in dem Einssein bleiben. Ananias und Sapphira mussten rausfallen. Sie haben die Einheit gestört durch die Unaufrichtigkeit. Aber als die Einheit wieder da war, dann setzten sich plötzlich diese Kräfte fort und frei, die die Gemeinde segnete und die Menschen rief zur Umkehr. Natürlich, wenn es hier, und das muss ich auch noch anfügen, wenn es um rechte Gaben geht, dann gibt es auch falsche Wundertäter. Der Teufel ist noch tätig in dieser Welt. Nicht nur Gott ist da, sondern der Satan ist auch da. Und er wütet, solange er kann, bis er hingerichtet wird. Er ist gerichtet durch Golgatha, aber noch nicht hingerichtet. Und so gibt es also auch falsche Wundertäter, die da, wo der Herr sein Haus, seine Gemeinde baut, daneben bauen und von der echten Gemeinde Jesu ablenken wollen. Er ist ja ein Nachahmer der Wirkungskräfte Gottes. Das können wir schon sehen vor der Befreiung Israels aus Ägypten. Da gab es ja auch Zauberer. Als Mose den Auftrag hatte, vor den Pharao zu treten, um deutlich zu machen, dass er im Namen Gottes kommt und seinen Stab hinwarf und es wurde eine Schlange, da kamen die Zauberer und machten dasselbe. Bloß mit einem kleinen Unterschied, dass die Schlange des Mose die anderen Schlangen fraß. Mit anderen Worten, die Zeichen Gottes sind stärker. Aber sie machten das. Und sie machten noch zwei andere Dinge auch. Denn Mose sollte plötzlich das Wasser in Blut verwandeln. Ja, dann haben die das auch gemacht. Dasselbe. Und da, beim dritten Mal, dann kam die Plage mit den Fröschen, die alles überwuchern sollten, bis ins Schlafzimmer des Pharaos hineinkommen sollten. Das haben die auch gemacht. Haben noch mehr Frösche dazu getan. Also, und jetzt sagten sie einfach, ach, das ist derselbe Geist. Nein, das ist nicht derselbe Geist. Das war ein anderer Geist. Und doch sah es so aus, als ob es derselbe Geist ist. Nicht in 2. Mose 7 und weiteres können wir das alles lesen. Da, wo Zeichen und Wunder zum Mittelpunkt geschehen für Gläubige werden sollen, ist immer die Frage angesetzt, ob es echt ist. Es ist nie das Zentrale. Es ist eine Begleiterscheinung. Es ist nie das Zentrale. Es lautet nicht, wie in der Welt, Hauptsache gesund sein. Das ist die Welt. Das gilt nicht im Reiche Gottes. Hauptsache gesund sein in der Seele. Das ist wichtig, aber nicht unbedingt am Leibe. Darum wies der Herr Jesus in Matthäus 7 schon darauf hin und sagt, ja, es werden ja viele kommen, die sogar sagen, dass sie in meinem Namen Teufel ausgetrieben haben und dass sie in meinem Namen geweissagt haben, dass sie viele Zeichen, Wunder getan haben. Matthäus 7, Vers 23, dann werde ich ihn bekennen. Ich habe euch noch nie erkannt, weicht von mir. Das war nicht von mir. Ihr habt zwar meinen Namen genannt, aber das war nicht von mir. Ihr gehört nicht zu mir, wollte der Herr Jesus sagen. Und er hatte ja auch schon in der Endzeitpredigt Matthäus 24 darauf hingewiesen. Er hat nicht nur gesagt, da kommen Propheten, die euch unterweisen werden, Weissagen und so weiter. Da kommen viele falsche. Passt auf, da kommen viele falsche Propheten. Und zwar, sie haben die Aufgabe, euch von Jesus wegzuführen und zu verführen, dass ihr nicht in der Gemeinschaft mit eurem Erlöser allein lebt. In 1. Johannes 4, Vers 1 schrieb auch Johannes und sagt, es sind viele falsche Geister und Propheten in die Welt ausgegangen. Prüfet sie, ob sie von Gott sind. Nicht alles ist von Gott, was übernatürlich ist. Das haben wir früher gedacht, als wir noch nicht wiedergeboren waren. Ja, als Künstler dachte man, alles, was übernatürlich ist, muss von Gott sein. Und viele Komponisten oder Dichter und auch Interpreten sehnten sich nach den Kräften von außen, damit sie eine wunderbare Interpretation haben, weil sie wussten, selber konnten sie das Beste nicht machen. Ja, und dann muss es ja von Gott sein. So wie Goethe mal sagte, wir müssen ein gutes Verhältnis mit den Dämonen haben. Ja, das war ganz klar, also mit den Kräften. Aber was das wirklich war, nicht? Die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los, heißt es dann, nicht? Das ist dann was anderes. Also wir müssen das prüfen. Es sind viele falsche Geister, falsche Wundertäter, die ihre eigene Ehre suchen und nicht die des Herrn. Falsche Apostel und, Paulus sagt sogar, falsche Brüder. So beschreibt er das auch im Korintherbrief in 2. Korinther 11. Falsche Brüder, die einfach von dem klaren Wort des Herrn weglenken wollen. Und so zieht sich das durch die ganze Menschheitsgeschichte und Christengeschichte hindurch bis zur Wiederkunft des Herrn. Auch der Antichrist selbst wird Zeichen und Wunder tun. Und die Leute gehen drauf ein, Feuer vom Himmel fallen lassen. Und sie sagen, das ist der Große, das ist der Messias. Und es gab ja sogar damals ein Buch in der Hitlerzeit, was mutmaßte, dass Hitler der Messias sei. Das ist der Mann auf dem weißen Pferd, der weiße Reiter, siegreich. Und deswegen gab es ja so viele sogenannte deutsche Christen, die mit dem Hakenkreuzfahne in den Gottesdienst gingen und das Hitlerbild aufstellten. Verführte, verführte. Aber es gab dann auch die bekennende Kirche, die gesagt hat, nein, nein, das ist es nicht. Das sind falsche Geister, die da am Werk sind. Eines sollen wir dabei verstehen, das Ziel von göttlichen Zeichen und Wundern, wie auch hier in der Urgemeinde beschrieben, ist immer, dass Menschen gewonnen werden für den Herrn. Jesus Christus starb für alle Menschen und hat einen Anspruch auf alle Seelen. Er ist auferstanden für alle Menschen und hat einen Anspruch auf alle Menschen, dass sie leben. Und lädt sie deswegen ein. Es gibt nichts anderes in der Gemeinde Jesu als dies. Dazu ist Gemeinde Jesu auf Erden da. Nur um das zu tun und zu sagen und zu zeigen, Gott lebt, Jesus lebt, mit ihm auch ich. Und du darfst auch kommen. Eine andere Botschaft braucht es gar nicht. Und das versuchen wir ja auch in verschiedener Weise mit missionarischen Einsätzen zu tun. Und das Resultat war von dem, dass diese Zeichen geschahen, wurden viele hinzugetan zu den Gläubigen. Viele kamen hinzu. Sie merkten, das ist nicht nur ein Gerede der Leute, sondern hier ist Kraft des Lebens. Ja, das haben, ich sage das manchmal so am Anfang unseres Glaubens auch so gebetet. Herr, wenn die Bibel, dein Wort, kein Handbuch für den Alltag ist, dann brauchen wir sie nicht. Brauchen nicht. Wenn da keine Kraft ist, um unser Leben hier zu bestimmen, dann brauchen wir es nicht. War vielleicht etwas frech. Aber es war uns wichtig, dass wenn Gottes Wort ist, dann muss es hier heute wirksam sein in meinem Leben. Nicht erst in der Zukunft. Und hier strample ich mich alleine ab. Das geht nicht. Denn es kostet ja alles. Es hat ja auch bei uns alles gekostet, um Jesus zu folgen. Und dann kriegten wir das Neue. Das ist so wichtig und das sollen die Leute sehen. Du musst nicht sorgen, sondern komm doch zu Jesus. Das Ziel der Zeichen und Wunder der Aufrichtung von der Krankheit ist, dass wir Gott leben und dienen. Als Petrus einst Jesus bat, seine Schwiegermutter anzurühren, die war nämlich krank, dann tat der Herr das. Und was steht dann geschrieben? Sie stand auf und diente ihm. Das ist das Resultat. Wenn der Herr uns hilft und aufrichtet, dann tut er es, um ihm zu dienen, nicht um unsere eigenen Wege zu verfolgen. Denn es heißt nach wie vor, wer zu Jesus kommt, wird niemals abgewiesen. So wie die Apostel sich nun dem Herrn überließen und die Gaben des Geistes gebrauchten, erfuhren die Nächsten, dass sie geliebt sind. Das ist wichtig, geliebt sind von Gott. Und so soll es auch uns immer wieder neu groß werden. Ich bin geliebt von Gott und darum sorgt er für mich. Begleitende Kräfte des wahren Glaubens. Das war nicht nur für damals so gedacht, sondern auch für heute und zu jeder Zeit. Das möge der Herr uns schenken. Soweit zu diesen Versen aus der Apostelgeschichte.